1. Die Gründung dieser Stadt befindet sich auf den Heiligen Bergen, wo durch eine göttliche Bestimmung von Anfang an feststeht. 2. Der Herrschatz die Tor Zions mehr als all anderen Wohnstätten des Volks Jakob, was die Einzigartigkeit dieses Orts herverhebt. 3. Es wer den Ruhmreich din über dich verkündet, du Stadt Gottes, die den Bedeutung weit über die Grenzen Israels hinausreicht. 4. Gott zahlt Nationen wie Ägypten und Babylon zu jenen, die in Anerkennen und stellt fest, das auch Menschen aus Philistar, Tyrus und Ethiopien dort ihr Wurzeln haben. 5. Über Zion wird man berichten, das Menschen unterschiedlichste Herkunft dort geboren werden, warin der Höchste selbst die Stadt festigt und schützt. 6. Wenn der Herr die Wolke in seinem Register verzeichnet, wird auch strucklich vermerken, dass jeder einzeln von ihnen in Zion beheimatet ist. 7. Die Bewohner werden singen und tanzen, ihr Freud auch zu drucken, wo bei sie erklären, dass all ihr Leben spendenden Quellen in dieser Stadt zu finden sind.